Die wichtigste Frage nochmal: Kommt in dem Film 20 überhaupt ein Quiz von Professor Agatha vor? Ja. Oh ja! Ah, natürlich! Puh, jetzt können wir alle aufatmen. Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2016. Heute mit allen News, oh Wunder, aus dem April 2016. Ihr dürft es nicht gewusst haben. Und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Ich begrüße an meiner Seite, hallo Kevin. Ihr wird einfach nicht langweilen. Schönen guten Abend und viel Vergnügen schon mal beim heutigen Colincast. Wir haben wieder ernst angekündigt News. Und wir sprechen mal weiter. Genau, und mit dabei ist auch Olli, eine Launewelle-Füller Olli. Oh, hey. Hallo Olli. Hey, ja, schön dabei zu sein. Das ist kein April-Scherz. Nein, ich bin wieder mit dabei. Ja, endlich mal wieder. Und mit dabei ist natürlich auch, ihr dürft es schon wissen, Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ja, und dann starten wir auch direkt durch. Und zwar mit einer News aus dem Wiki. Endlich mal wieder. ConanWiki.org dürftet ihr ja kennen. Da startete jetzt am letzten Freitag, dem 29. April, die Qualitätswoche in die 6., 7., 8. Runde. Keine Ahnung, wie vielte Runde. 7. Geht auf jeden Fall wieder los. Und bis zum Montag, dem 9. Mai 2016, habt ihr noch Zeit, da eure Artikel zu verbessern und einzureichen und dann tatkräftig dort mitzuwirken. Also für alle, die es nicht kennen, die Qualitätswoche im Wiki, das ist eine Aktion dort, wo sich verschiedene Benutzer gesagt haben, komm, wir nehmen uns eine Woche raus. Und in der versuchen wir, möglichst viele bestehende Artikel zu verbessern, um die Qualität im Wiki zu erhöhen. Aber auch neu angelegte Artikel dürfen dort jetzt mittlerweile mit reinzählen. Also, ja, eine bunte Mischung aus allem ist möglich. Und wir freuen uns über jeden, der im Wiki sagt, komm, ich sehe hier einen Fehler. Da gibt es noch was zu verbessern. Da kann ich mitmachen und da verbessere ich was. Und ja, da sind wir natürlich immer sehr dankbar. Also ich bin auf jeden Fall auch mit dabei, natürlich. Ja, und wenn ihr Fragen habt, gerne hier auch in die Kommentare stellen oder im Wiki fragen oder ihr kennt den ganzen Quatsch. Soviel zur Qualitätswoche im Wiki. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht oder mal vorbeischaut im Wiki unter conanwiki.org. Und da beginnen wir jetzt mit den News aus dem Anime in Deutschland. Da gab es leider wieder nicht so viel. Wir warten immer noch auf neue News zu den Lizenzen für den deutschen Anime. Aber... Ja, und wir warten ja auch noch auf den Film. Genau, Film 19 auch noch nicht angekündigt. Die Sonnenblumen der Hölle warten noch auf ein Release in Deutschland. Ja, die Blumen blühen noch nicht ganz, muss man sagen. Aber dafür erschienen Mädchen Kaito Volume 3 auf DVD, Blu-ray Disc und auch schon bei Anime On Demand verfügbar. Was gibt's zu sagen? Ja, die nächsten drei Folgen erwarten uns 7, 8 und 9. Nachdem ja die letzten Folgen auf der Skipiste, meine ich, geendet haben, kommt Nakamori mal wieder dem Geheimnis von Kaito etwas näher, allerdings natürlich nicht zu nahe, wird dabei auch von Hakuba, glaube ich, ich meine auch Hakuba taucht auf, ja, eine bunte Mischung also mit Hakuba, mit Kaito, mit Akako, alle sind dabei. Mit hier, ja, keine Ahnung. Alle, die dabei sind, mit Conan und den Detective Boys wahrscheinlich auch wieder. Mal sehen, ob sie noch einen Cameo-Auftritt haben. Das dürft ihr gerne herausfinden. Einfach mal kaufen und anschauen. Zum Beispiel für 1 Euro leihen bei Anime On Demand. Oder 2,99 kaufen bei Anime On Demand. Genau. Leihen war ja 48 Stunden, ne? Richtig. Für 1 Euro oder 99 Cent. Genau. Ja. Also wenn das immer noch zu viel ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Überhaupt nicht. Denn man kann auch natürlich auch die japanische Tonspur ansehen mit Untertiteln. Aber wenn dann immer noch sagt, nö, der ist einfach ein Idiot. Genau. Also, hallo Hörer, du bist ein Idiot. Genau, Anime On Demand wurde ja kürzlich erst umgestellt auf ein neues Video-Design der HTML5, soweit ich weiß. Sehr gut. Lange überfällig. Ich meine, gut. Sehr gut. Also man kann auch alle Folgen direkt hintereinander schauen. Das ist sehr praktisch im Vergleich zum früheren Player, der nicht so ganz super war. Und auch auf Mobilgeräten geht das jetzt. Zwar ein bisschen umständlich, aber es geht. Aber es geht. Und die sind ja auch gerade erst dabei und sind eingestiegen mit der neuen Technik. Von daher kommt da vielleicht noch was. Das ist noch in der Beta-Phase, meine ich. Die vierte Volume zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief erscheint dann übrigens am 27. Mai mit den letzten drei Folgen. Und dann haben wir alle 12 Folgen hier in Deutschland verfügbar. Und die DVD oder Blu-ray natürlich auch. Kostet natürlich immer um die 25 Euro. Ja. jeweils. Also kommt man so auf 100 Euro für die gesamte, für alle 12 Folgen. Oder eben 299. Ja, bei Anime, ja. Ja, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Anime in Deutschland war ja nicht so viel. Wir warten, wie gesagt, immer noch auf Film 19. Normalerweise wird er ja immer im Frühjahr angekündigt und erscheint dann so im Herbst des Jahres. Jetzt warten wir noch eine Ankündigung, von daher mal sehen, wie es um den Herbst bestellt ist. Vielleicht etwas später, aber mal sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden auf conannews.org und jetzt geht es endlich weiter mit dem Manga in Deutschland. Und zwar ist dort am 7. April 2016 der neue Manga-Band, Band 87, erschienen, zu dem wir auch schon einen Conancast produziert, genau, und hochgeladen, veröffentlicht haben. Also da gerne mal reinhören. Wir konnten den Band ja schon auf der Leipziger Buchmesse Manga Comic Convention in Leipzig, Leipziger Buchmesse, ne? Kaufen, lesen, genießen. Ja, Fazit zum Band, ich sag mal, war durchweg positiv, auch im Conancast. Sonst für genaue Informationen gerne doch dort nochmal reinhören. Gerne auch den Fall lesen mit Higo und Yoko Okino. Der letzte, ja. Der wird dann ja im Band 88 aufgelöst. Genau. Der erscheint ja am 1. Juli, soweit ich informiert bin. Und es geht ja dann im 3-Monats-Rhythmus immer munter weiter. Und passend dazu wurde jetzt auch das Programm für die nächsten Monate schon bekannt gegeben. Unter anderem auch die Sherry Edition. Da hatten wir im letzten News-Podcast ja schon die Umbenennung des Sonderbands bekannt gegeben, der offiziell oder vorher Detektiv Conan featuring Aihaibara Special Edition oder so, heißen sollte. Mal sehen, ob das in Weiterleitung Mickey ist. jedenfalls erscheint die Sherry Edition im November 2016 in Deutschland. Zuvor natürlich noch im Oktober der Band 89 und im Januar 2017 dann endlich oder auch schon Band 90. Man darf damit rechnen, dass das dann im April weitergeht mit Band 91. Ja. Aber dazu ist noch nichts Genaues bekannt, weil der Plan von Egmont Manga erst bis März 2017 geht. Von daher, ja, einen neuen Sonderband. Erstaunlicherweise auch keine Sonderbände bisher angekündigt zur Film 19. Da sind ja letztens immer, oder vor einiger Zeit, die Anime-Film-Comics erschienen zu Film 17 und Film 18. Zu Film 19 jetzt bisher keiner, also nicht passend zum Release. Vielleicht dann ja ein halbes Jahr später nach Release des Films. Die werden wohl noch warten, ob der Film auch gut, also erst angekündigt wird. Ja, aber dann noch nachschmeißen im Release. Ich weiß gar nicht, wie es bei Film 18 war, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ob das da auch schon angekündigt wurde, ohne zu wissen, dass Film 18 kommt. Ja, wahrscheinlich hatte Kase das im letzten Jahr früher veröffentlicht. Naja, muss man dann sehen. Ja, die Sherry Edition ist übrigens auch der erste Sonderband, der nicht 5,99 Euro kosten wird, sondern 6 Euro. Mit dem 1 Cent spendet Egmont Manga für den Regenwald. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich dachte für Fukushima, wie bei Fukushima Daisy, bei dem anderen Manga da. Ja. Ansonsten Krombacher kaufen oder geht die Aktion auch nicht mehr, ne? Nein. Obwohl, gibt's glaube ich mittlerweile wieder. Ja, eine neue Aktion habe ich vorhin gesehen auf dem Plakat. Irgendwie einen Kasten kaufen, genießen und schützen oder so stand da. Ja. Jede dritte Art in Deutschland ist gefährlich. Ja, schade, ne? Ja, oh, weia. Kogoron Mori ist so. Ja, genau, der hat schon 20 Kisten gekauft. Den ganzen Laden leer gekauft. Ja, oder er geht immer ins Café Poirot. Obwohl, er trinkt doch eher Dosen, ne? Bier aus Dosen. Ja. Weil ich das sehe, ist ja auch günstiger, muss man dazu sagen. Naja. Und viel Pfand. 25 Cent. In Japan? Ach so, ja. Naja. Dosenpfand. Obwohl, das Pfand muss er ja auch bezahlen, ne? Pfand. Von daher kriegt er ja nur das Geld wieder. Ja, aber das ist ja kein Gewinn für Kogoro. Nee, nicht, aber man kann den Verlust dadurch wieder ein bisschen minimieren. Ja, man ist zwischenzeitlich nicht so arm, ne? Genau. Ja, wichtig noch, Band 90 erscheint ja im Januar, hatte ich schon gesagt. Und zwar ist der Band noch gar nicht in Japan veröffentlicht. Also bisher noch nicht. Der kommt aber dann auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Dort ist ja jetzt Band 89 erschienen. Soweit ich informiert bin, ja. Kommen wir auch gleich noch zu. Und ja, von daher schon angekündigt, obwohl es den in Japan noch gar nicht gibt. Das hatten wir auch schon mal. Und dann ist er glücklicherweise erschienen in Japan. Puh. Obwohl es in Japan noch nicht mal genug Kapitel für den Band gibt im Moment. Ja, das 11. kommt ja dann nächsten Monat, ne? Mitte Mai ist der Band dann vollständig, soweit ich weiß. 11. Ja, genau. 11. Mai, ja. Also kommt's Juli, August, ja, kommt er in Japan. Da sprechen wir auch später noch drüber, über den neuen Band oder die neuen Kapitel. Ja, soweit das Herbstprogramm. Also 3 neue Manga nur im Herbst, nachdem wir im letzten Jahr ja im Conan-Krimi-Sommer verwöhnt wurden. Dieses Jahr, ja, der Winter nicht so üppig. Ja, naja. Die heiße Schokolade muss man diesmal ohne Können genießen. Wie findet ihr denn das neue vorläufige Cover von der Sherry Edition? Muss ich sagen, grundsätzlich natürlich gut. Alles von Conan ist gut. aber ich muss sagen, mir persönlich hat nicht so ganz gefallen. Also wenn ich aufs Cover auf den ersten Blick fand, ich war Conan mehr im Mittelpunkt als Ei. Also so ein Blick. Ja, okay, also ich dachte eigentlich, es wäre besser, wenn Ei oder sagt der Ei-Fan. Vielleicht auch alleine da ja, drauf wäre. Ja, aber ich bin ja auch Ei-Fan. Aber wenn ich irgendwo rumlaufe ich und dann sehe ich Ei oder kenne mich nicht aus, denke ich, wer ist das denn? Philippi Conan? Ei? Hä? Ja, aber Ei, wenn, dieses Mädchen ist Philippi Conan. Wenn du irgendwo rumläufst und dann. Wenn du irgendwo rumläufst und das nicht kennst, dann wirst du auch mit Conan nicht anfangen können. Ich kann aber lesen, ne? Philippi Conan und dann ist da ein Mädchen. Conan ist kein Mädchenname. Ja, Conan. Ja, aber Sherry Edition, also. Na, von daher hätte man wenigstens. Das Mädchen trinkt gerne Sherry. Wenn es Sherry ist. Es muss ja nicht nur Ei sein, aber sie könnten auf dem Cover wenigstens ungefähr gleich im Mittelpunkt und gleich. Ja, oder wenigstens sein. Sherry und nicht Ei. Also so mal. Ja gut, aber Artworks, also wo willst du ein Artwork zu Sherry herkriegen? Ich glaube, Gusto hat bis jetzt noch nie ein Artwork zu Sherry gemacht. Also von daher. Ja, dann willst du das halt, Gusto. Das ist ja ein deutscher Sonderband. Den gibt es ja in Japan gar nicht. Von daher können wir jetzt auch ja mal nicht sagen, hier komm mal für Deutschland. Och doch, ich finde, das kann das man mal versuchen. Auf dem Comic-Salon gemacht in Erlangen, ja, wo wir ein schönes Interview gemacht haben mit den zwei Typen vom Foto. Fraglich ist für mich auch, was im Hintergrund zu sehen ist auf der Sherry Edition. Das wahrscheinlich ist der Gin, ne? Dieses Grün da, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, das konnte ich auch nicht sehen. Sieht man ja auch nicht. Das ist so überdeckt von Conan und Ei. Naja. Aber schön finde ich beim vorläufigen Cover, dass das Egmont-Manga-Logo weiß ist. Hatten wir ja noch nicht. Demnach auch hier eine Premiere, wenn es denn so kommen sollte. Noch gar nicht? Nein. Oder meinst du bei Conan nicht? Bei Conan nicht, so, bei Conan nicht, natürlich. Bei anderen, ich habe es mal weiß gesehen. Ja. Kunterbunt. Aber Conan war ja bisher immer rot und einmal rot und grün, ne? Grün bei der Kick It Like Conan. Und bei der Shinichi Edition. Ach ja, stimmt, das ist ja jetzt neu. Und beim normalen Manga ja immer schwarz. Ja. So viel Wissen. Und früher die alten Logos standardmäßig, ne? Ja, okay. Das Logo hat einen eigenen Wiki-Artikel. Ja, kommt noch. Das Logo? Ja. Gut. Genug Stoff dazu gibt's. Gut, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone und da beginnen wir direkt mit dem Verweis auf Band 89, der in Japan erschienen ist. Am 15. April wieder 11 neue Kapitel. Ich möchte auch gar nicht so viel zum Inhalt sagen, das ist ja alles Spoiler und hier ist ja spoilerfrei. Demnach 11 neue Kapitel, 15. April und erscheint dann auch im Oktober in Deutschland. Also ganze 6 Monate später, halbes Jahr nur. Hat sich in Japan nach 2 Wochen bis jetzt 400.000 Mal verkauft. Also ist es ungefähr auf Kurs. Con-Volumes heutzutage verkaufen sich ja ungefähr 600.000 Mal im Schnitt. So 650.000 ist das Höchste, womit sie in den Charts noch gemeldet werden. Und dem Weg befindet sich der 89. jetzt auch ganz komfortabel. Komfortabel oder im Durchschnitt? Ja, nach 2 Wochen schon 400.000. Und wenn 650.000 immer so das ist, wo es am Ende landet, dann haben wir schon, also nächste Woche haben sie dann schon eigentlich alle Leser abgegriffen. Ja, ist ja gut. Wenn das so weitergeht. Ja. Konstant. Ich sag mal, in den ersten 2-3 Wochen kauft man sich einen Manga ja normalerweise auch. In den nächsten Wochen, zwei Monate später, wer will denn da noch einen Manga-Band haben? Also schon, aber ist verschwindend gering. Ich kaufe mir die Bände auch immer, wenn sie da sind. Oder schon vorher, wie bei Band 87 auf der Leipziger Buchmesse. Gut, machen wir weiter mit den Einschaltquoten zum japanischen Anime. Da gab es ja auch wieder Neuigkeiten zum Black Impact und der Magic File Episode 813, die wir auch später noch besprechen wurden. Wie waren denn die Quoten da, Lasse? Also insgesamt waren die Quoten mal wieder sehr gut, 8-9%, außer an einem Tag, wo es nur 6,2% waren. Aber an dem Tag, lustigerweise, die 6,2% haben für Platz 3 gereicht in den Quoten, während an anderen Tagen irgendwie 8,9 nur für Platz 4 gereicht hat. Das war, ich weiß, da muss irgendwas in Japan gelaufen sein im Fernsehen, dass das ein schwacher Quotentag, weil alle hatten schwache Quoten an dem Tag. Und viele Animes haben auch keine Folge rausgebracht. Ich will mal schauen, das Schaf konnte es noch retten. Aber Platz 9, vielleicht war ja gerade irgendein Fest in Japan und die haben alle kein Fernsehen geguckt. Ja, Golden Week? Alles durchaus sein. Nee, die später. Also, die ist später, aber vielleicht das Kirschblütenfest, das im April stattfindet. Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann das Fest dort ist. Ja, aber irgendwas muss ja dann tatsächlich gewesen sein, ne? Naja, aber sonst 3 Platz 3 bis 4. Vielleicht laufen da neue Folgen von Takeshi's Castle. Genau. Das wünsche ich auch eher schon. Tut mir leid. Und der Sendeplatz vorher, vor Detective Conan, ist jetzt gewechselt. Ja. Da war vorher Kindaichi, der Oberschüler-Detektiv, und jetzt läuft da vor Conan der Ace Attorney-Anime, der zwar leider nicht sehr gut ist, aber das ein muss ja schon nichts heißen. Nimm das! So schlecht ist er gar nicht. Wenn man die Spiele gespielt hat, meine ich. Naja. Da erkennt man viele Anspielungen, die mir sehr gefallen haben. Ja, aber ich finde, es folgt den Spielen zu sklavisch. Das kann man im Anime nicht so 1:1 umsetzen. Und die Qualität ist halt grottig. Also, ja, die Magic Fighter 1:2 war am Anfang. Nee, aber auch quasi die Zwischenanimation für die Gesichter ist meistens eher unterdurchschnittlich. Also. Naja, aber die Serie ist stark gestartet für so eine neue Serie. Und wenn es die beiden Quoten pusht, dann ist es ja alles in Ordnung. Ja, ansonsten Detective Conan immer ein Durchschnitt und die Episode 813, also vorher gab es ja 4 Einschaltquoten zum Black Impact, die ja auch so im Schnitt waren und auch die... Ich meine, für Wiederholung ist das natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich denke mal, schaltet einfach ein, ne? Und denkt sich, oh, Organisation, Mensch. Das ist wie Law and Order, ne? Einfach irgendwie einschalten und dann ist gut. Naja, und die Filler-Episode, Magic File, auch ein Durchschnitt, ich glaube 8,9%. Also von daher, dafür, dass alle im Kino waren an dem Tag. Ich finde Durchschnitt, ich find Durchschnitt eigentlich ein bisschen falsche Bezeichnung für Platz 3 bis 4 in einem Top-10-Ranking, wo die niedrigste Quote irgendwie 3,7 ist und man selbst hat 5% mehr. Finde ich. Aber wir sind ja auf Detective Conan-Basis Durchschnitt, so ist natürlich gemeint. Also Detective Conan hat immer so 8%, gut. Sag ich mal, 8, 9, eigentlich eher 8,5 vielleicht. Ja. 8, ja, das letztes Jahr waren es eher 6 bis 7. Man soll mal durchaus ausrechnen von den letzten Jahren. Seit es den neuen Sendeplatz gibt. Den gibt es ja seit 2009 oder wann? 10? Ich glaube 10. Die noch ist 11 oder 9? Ja. Ja. Naja, im Vergleich zu 1996 ist das schon. Ja, gut. Dann kommen wir noch schnell zu Film 20, der ja auch in Japan gestartet ist, am 16. April, eben genau dann, als die Episode 813 im japanischen Fernsehen lief, trägt er den Titel Der dunkelste Albtraum, beziehungsweise Junkoku no Nightmare, The Darkest Nightmare. Müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, das sind die neuen Begriffe für Ichigen no Sniper. Alles Mini-Bild gefällt mir sehr. Ja, kriegen wir hin. Mit Jin und seinen Haaren und da an der Schriftzug. Yeah. Das sieht mal badass aus. Ja. Den will ich haben. Also was gibt's zu Film 20 zu sagen? So viel ist ja noch nicht bekannt, soweit ich weiß. Doch, es gibt schon Zusammenfassung der gesamten, Handlung. Von der gesamten Handlung. Was ist passiert? Na, wir wissen es ja schon so grob, sag ich mal, ne? Kampf zwischen Bourbon und Shuichi Akai. Ja. Alles fliegt in die Luft. Es ist wie Film 13. Nicht kanonische Mitglieder werden eingeführt und haben keine Relevanz für 90 Minuten. Ja, so bis 90 Minuten. Ende. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr diesmal. Ne? Ende. 110 normalerweise, ne? 100 bis 110. Und am Ende sterben alle. Außer Conan. Ja, stimmt. Ja. Haben sie so denn ihren... So war es zumindest bei Film 13. Haben sie denn ihren Helikopter dabei? Sind die wieder auf dem Tokyo Tower? Ja, sie haben einen neuen Helikopter. Nee, sie haben in den Trailern ja eine V-22 Osprey Militär VTOL. Was ist das? Ein VTOL ist ein Senkrechtstarter. Also das sind diese Flugzeuge, ja, die eben senkrecht starten können. Also sowas, ja. Tatsächlich hat Film 20 das Einspielergebnis mal wieder übertroffen von Film 19. Seit 2012 macht ja jeder neue Conan-Film immer das höchste Einspielergebnis. Die übertreffen sich da immer. Tatsächlich hatte Conan, das war ein bisschen blöd, weil da war ja das Erdbeben in Kyushu, kurz vor Filmstart, weswegen einige Kinos nicht geöffnet werden konnten. Trotzdem hatte Conan den stärksten Start von allen Conan-Filmen. Fast 1 Million Tickets wurden verkauft. Das ist so, bewegt sich so im Bereich von Star Wars 7 in Japan, so ungefähr auf dem gleichen Level. Da wurden am ersten Wochenende schon mal 1,2 Milliarden Yen eingespielt, also ungefähr 10 Millionen Dollar. Und jetzt auch nach dem zweiten Wochenende sind wir jetzt bei 2,5 Milliarden Yen, also etwa 17 Millionen Dollar. Und das ist Insgesamt hat der Film 19 4,4 eingespielt Milliarden. Und das wird der 20. Film jetzt wohl auch übertreffen und damit das höchste Einspielergebnis haben. Und die Prognosen, die ich bis jetzt gelesen habe, sagen, dass der Film wahrscheinlich so ungefähr 5 Milliarden Yen einspielen wird. Und 5 Milliarden Yen gilt in Japan wohl, soweit ich gelesen habe, so als die Blockbuster-Grenze. So, was über 5 Milliarden kommt, ist so ein richtiger Blockbuster in Japan. Und da wird Con wohl dieses Jahr das erste Mal wohl drüber kommen und lässt auch alle anderen Anime-Filme hinter sich. Es war ja Golden Week, da kommen immer die ganzen Anime-Filme raus, also neuer Yu-Gi-Oh!-Film. Der soll ja richtig gut sein. Also, der war ja auch Seto Kaiba zu sehen, ne, wieder. Das fand ich ja mal voll der Hammer, den Trailer. Möchte ich mal jetzt mal sagen. Ja. Von Yu-Gi-Oh! Da standen ja genau wie früher Yami Yugi und Seto Kaiba. Das war der Hammer. Mhm. Ja, ein Film zur ersten Serie. Also, soweit nicht 5Ds ich, oder. Ich glaube, es kommt jetzt gar nicht ausgeflippt, Mensch, als ich das gesehen habe. Ja. Und der 36. Doraemon-Film, die lässt Con im Moment alle hinter sich und ist immer noch auf Platz 1 nach 2 Wochen. Aber ich glaube, nächste Woche kommt Captain America Civil War in Japan in die Kinos. Also ob Con sich dagegen auch noch behaupten wird, muss man sehen. Aber ich meine, wenn man wieder den neuen Rekord aufstellt mit den 5 Milliarden. Und ich meine, seit 2012 wird das immer mehr. Also die wissen schon inzwischen, wie man Leute ins Kino lockt mit Detektiv-Con. Ja, mal sehen, wir halten euch auf dem Laufenden. Sehr schön. Bei dem Film wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Also die Organisation ist ja, wie gesagt, nicht so populär, aber es hat den 20. Jahresbonus. Und jeder Film seit 2012, also das sind dann ja auch Film 16, 17, 18, 19 und Lupin der Dritte versus Detective Conan haben immer alle das vorige Einspielergebnis übertroffen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so an dem Thema festmachen kann oder ein allgemeiner Trend, was die Conan-Filme angeht, seit mehreren Jahren. Ja, werden wir dann spätestens nach 2, 3 weiteren Filmen sehen, ob sich das dann weiterhin so behaupten kann. Der nächste ist ja auch schon angekündigt, soweit ich informiert bin, fürs kommende Jahr. Und es soll ja höchstwahrscheinlich geht es um Heiji und Kazuha. Also Heiji war ja schon zu hören. Gosho hat gesagt, es wird Heijis und Kazuhas super Liebeskomödie. Das war wie, hat Gosho schon gesagt. Wie ist ein Film also, mit Partitur, oder? Oder nee? Der siebte? Die Kreuzung des Labyrinths, meinst du? Ah, Kreuzung des Labyrinths, ja. Film 7. Mit diesem dummen Lied. Wo es um die Kindheit ging, ja. Mare Taki. Naja, was heißt du, das lasse Superbeziehung oder was? Ne, Gosho hat geschrieben, Super. Ja, Komödie, ja, genau, so wird's auch enden. Oder Super Love Comedy. Und der Protagonist wird Kazuha laut. Tatsächlich, was ich gelesen habe, Film 20 enthält immerhin keinen Mordfall. Also es konzentriert sich wirklich auf Füller gegen die Organisation, nicht irgendwie wie bei Film 13 noch irgendwie, hier läuft noch parallel ein Mordfall. Nee, so wird das nicht laufen. Da gibt's aber keinen. Aber die wichtigste Frage nochmal, kommt in dem Film 20 überhaupt ein Quiz von Professor Agasa vor? Ja. Oh ja! Natürlich. Puh, können wir alle aufatmen. Ein Film ohne Quiz gibt es nicht. Sie fing zwar nicht an mit Professor Agassas Quiz, aber es gab immerhin, in jedem Film gab es ein Quiz. Hatte Lupin der Dritte gegen Detektiv Conan, der Film, ein Quiz? Ja gut, der jetzt nicht. Ich meine jetzt reinbezogen auf die Conan-Filme 1 bis 20. Dann sind wir durch. Gut, dann sind wir durch mit der spoilerfreien Zone und dann sind wir auch durch mit Kevins Auftritt hier heute im News-Podcast, denn er möchte wie immer nicht gespoilert werden. Obwohl so viele Spoiler beim japanischen Anime eigentlich gar nicht sind, aber er hat natürlich die freie Wahl, sich zu verabschieden und das wird er jetzt auch tun. Frei habe ich direkt, unmittelbar, okay, ja. Egal. Die 5 kann ich eh nicht aufzählen. Ich muss es mal können, aber heute nicht. Demnach wünsche ich weiterhin schönes Zuhören und herzlich viel Spaß beim Conancast. Wuhu! ja. Hat heute Philipp gemacht. Hat man das gehört? Wuhu! Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem japanischen Anime. Da sind ja wieder einmal einige neue Episoden in Japan gelaufen, beziehungsweise so viele neue waren es gar nicht, nämlich nur eine. Hatten wir gerade eben schon bei der Besprechung der Quoten angesprochen. Es lief in Japan die Wiederholung, die vierteilige Wiederholung des Black Impacts. Und danach kam dann die Episode 813, der Schatten, der sich an Amuro heranschleicht. Dum, dum, dum. Und da weiß sicherlich Olli genaueres zu, nicht wahr, Olli? Ja, so sieht's aus. Da komme ich gerade wieder und habe frisch die Episoden gesehen und würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Nicht ins Haus, sondern wir Wir statten dem Café Perrault einen Besuch ab, wo nämlich Conan mit Ran und Kogoror halt gerade am Essen ist. Und ja, in dem Café sind sonst eigentlich nicht gerade viele Leute. Azusa und Amuro sind halt da, weil die arbeiten da. Und dann ist noch ein anderer Mann da und der verhält sich so ein bisschen verdächtig. Der ist nämlich die ganze Zeit auf Amuro fixiert und ja, guckt ihn die ganze Zeit an. Und Kogoror und Ran und Conan bemerken halt diesen Mann, dass er eine Person anstarrt. Und Kogoror ist der Meinung, er schaut Azusa an, die nette Kellnerin. Kann man ihm ja auch nicht verübeln, ne? Wenn wir ins Café Büro gehen, dann schaue ich aber auch mal. Ja, ja, nur dass Kogoror das denkt, ne? Ist ja schon klar. Ja, ja, okay. Ja. Ja, dann, ja, geht's halt im Prinzip. Und geht's dann auch schon damit weiter. Also die ganze Episode dreht sich im Prinzip um diesen Mann, der halt irgendein Interesse an Amuro zu haben scheint. Denn als Amuro dann später nach Hause geht, oder weiß nicht, ob er nach Hause geht, auf jeden Fall geht er so die Straße entlang und bemerkt Schritte hinter sich, wird verfolgt und auch die Detective Boys sind mit dabei. Sie haben den Mann halt auch ja, gesehen. Also Conan hat erzählt ihnen von dem Mann, der halt im Café war, und später sehen die Detective Boys den dann und wollen ihn ebenfalls verfolgen und rausfinden, wo der hingeht. Verfolgen ihn in eine Einkaufsstraße und plötzlich ist der Mann weg. Daraufhin suchen sie halt alle Geschäfte ab, weil der muss ja irgendwo abgeblieben sein, finden den aber nicht. Na, dann, ja, wie gesagt, so geht's im Prinzip die ganze Zeit weiter. Amuro merkt halt auch, dass der Mann ihn später verfolgt. Daraufhin konfrontiert er ihn direkt damit, spricht ihn an. Und ja, der Mann ist dann halt etwas in die Enge getrieben und läuft weg. Amuro und die Detective Boys verfolgen ihn. Aber Amuro wird dann halt, als er ihn ganz gerade hat oder knapp hat, wird er plötzlich von Azusa angerufen und muss einen Dienst fürs Café tun. Und daraufhin bricht er halt die Verfolgung ab und überlässt das sozusagen den Detective Boys, die ihn halt wieder genau in der gleichen Einkaufsstraße wie gestern wieder verlieren und ja, suchen nochmal alle Geschäfte ab und finden ihn wieder nicht. Und ja, Conan bringt das natürlich ins Grübeln und er überlegt sich, was ist das für ein Mann, wo könnte er hingegangen sein. Und ja, so. Mit der Spannung lasse ich euch mal im Regen stehen, in der Sonne sitzen, Déjà-vu was auch im immer, Regen, wo ihr gerade seid. Ja, genau. Auf dem Weg zur Arbeit, wohin auch immer, wo ihr diesen Podcast auch hört. Ihr könntet ja auch bei iTunes abonnieren, kleiner Hinweis, ja, okay. Ja, genau, dazu kommen wir später noch. Ja, muss man halt sagen, also kleine Anmerkung noch, diese Episode ist halt die Vorepisode zum Film. Und also die... Ja, also die Magic-File praktisch, oder Bonus-File, wie es früher hieß. Mittlerweile ist es ja Teil des regulären Animes und das ist halt diese Episode hier. Genau, also quasi der Einführungsfall sozusagen für den Film. Und ja, mit der Erwartung bin ich eigentlich auch an diesen Fall rangegangen und ich dachte, oh, vom Titel her, jemand, der sich an Amuro ranschleicht, oh, ja. Also das hat nicht unbedingt was mit der Organisation zu tun, das war mir klar. Aber ich dachte halt wirklich, ja, dass es spannender wird, aber letztendlich, was dann am Ende bei der ganzen Geschichte rauskam, war eigentlich, ja, so nicht unbedingt spannend. War vielleicht noch ein nettes Feature dann für alle, die gerne kochen oder backen. Aber ansonsten, ja, fand ich die Episode eigentlich relativ unspannend und gerade dann, also, ja, dass es am Ende spannend wird, ist klar, aber das waren halt nur so ein paar Sekunden Werbung für den Film und ich muss sagen, ich will den Film gucken, ich fahre nächste Woche nach Japan, kommt ihr mit? Und, ja, von daher war ich eigentlich doch ein wenig enttäuscht von dieser Episode, weil ich mir da wirklich mehr drunter vorgestellt hatte, dass es vielleicht irgendwie in Richtung Amuro wird entführt oder irgendwie so oder in irgendwas Kriminalmäßiges verwickelt oder so, muss aus irgendeinem Raum flüchten oder so, keine Ahnung, aber das gab es halt nicht und ja, war dann für mich sozusagen, ja, war dann nur rein, also war schön anzusehen und so. Ich habe das Ganze dann halt auch bis zum Ende verfolgt. Und ja, aber letztendlich war es halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ist trotzdem eine nette Conan-Episode. Kann man sich gerne mal anschauen. Muss man aber jetzt nicht unbedingt. Also ich vergebe eine Bewertung von 3 von 5 mysteriösen Personen. Also eine Durchschnittsbewertung. Mal schauen, ob ihr was anderes habt. Also ich hatte jetzt nicht das Problem mit der Erwartungshaltung. Wenn man den Concast letzten Monat gehört hat, habe ich ja auch schon vorher gesagt, dass es wahrscheinlich sowas wird wie Kogoro Mori auf der Flucht. Das wäre auf diesem Manga-Kapitel basiert, wo die Detective Boys einfach nur Neujahrsgeld haben wollen. Und er darauf oder Flucht ist und exakt so etwas ist es geworden. Ich kann aber mit diesen Comedy-Episoden bei Detektiv Conan, wie zum Beispiel, da gab es ja auch diesen Kein Fall für Conan, das wurde ja auch noch im deutschen Anime, den fand ich auch schon grottig und naja, so, und auch der Kogoro Mori auf der Flucht fand ich auch eher so, meh, deswegen hatte die Episode eigentlich schon von vornherein schlechten Stand bei mir und naja, ich wurde nicht enttäuscht, aber ich fand sie von vornherein auch nicht so toll. Ich würde halt 2,5 von 5 Sandwiches vergeben. Naja, kann man auslassen. Wie eigentlich, die Magic Files sind eigentlich nichts mehr, seit sie von der DVDs runter sind. Als sie noch auf den DVDs waren, waren sie noch ein bisschen lustig, aber seit sie im regulären Anime laufen, sind sie einfach irgendwie bla. Süßigkeiten-Shop, dieser Einladungsfall, der vergessene Schrei von Munch, das war alles. Wobei der Schrei von Munch, den fand ich noch recht cool im Vergleich zu der Episode, die dieses Jahr zum Film dazugegeben wurde. Also, ich fand die Episode 8.13 wirklich nicht gut, weil, also, weiß nicht, was ist das denn für eine Episode? Das heißt, hat dann nicht, ach, egal. Also, 2 von 5 und das ist schon, damit ist die Folge gut bedient, meiner Meinung nach. Also, ich fand's nicht gut. Die war auch animationstechnisch ziemlich schwach, fand ich. Gerade Amuro fand ich, dass da wohl irgendwie ein Animateur dran war, der Amuro normalerweise nicht in den Kanon-Episoden umsetzt. Also, der sah komisch aus, ein bisschen off-model. Ja, und allein das auch, dass man Bourbon in so einer Filler-Episode reinbringen muss. Okay, ist die Magic-File, okay, aber naja. Ja, die Anime-Macher tun sich nicht gut mit außerhalb des üblichen Personals von Kokoro, Detective Boys und Sonoko. Ja. Auch die Folge mit Yusaku und Yukiko gab es in den 400er mal eine Filler-Folge. Okay. Die war auch grottig. Da gab es eine Mystery-Tour mit Heiji und Kazuha. Die Storch-Mystery-Tour war das, glaube ich. Die war, also das war, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Mystery-Tour aller Zeiten. Also sie sollten sich wirklich auf dieses Kernpersonal konzentrieren in den Filmen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal einen Conan-Cast gemacht zu den Mystery-Touren und auch zu den Kämpfen vor Gericht. Da war ja, glaube ich, auch mal Kobayashi mit dabei. Also, ja, stimmt. Die waren eigentlich. Ja, die war gut. Auch vor allem auch die mit Kobayashi. Aber seitdem gab es ja keinen Kampf im Gericht mehr, warum auch immer. Könnte auch mal wieder ein neuer Teil kommen. Es waren ja insgesamt 4. Und auch die Staatsanwältin, das war eigentlich ein ganz cooles Konzept. Sowas können sie eigentlich mehr machen, anstatt irgendwie mal wieder. Ist ja auch Eri mal im Fokus. Also so ist das, also, ne? Gerade die ersten beiden Gerichtsduelle, die hätte ich mir auch gut im Manga vorstellen können. Das wäre eigentlich ganz schön. Die sind ja auch schon in Deutschland rausgekommen, im deutschen Anime. Die waren ja da in den 200ern oder drei. Was? Drei sogar? Die ersten. Das dritte war das, wo die Staatsanwältin selbst Zeugin bei einem Fall wurde. War das auch noch ein deutscher Anime? Weiß ich das nicht mehr. Ich glaube, eins war sogar eine Special-Episode, oder? Ich gar nicht mehr. Ja, das war das mit der Staatsanwältin als Zeugin. Das war in Japan ein 1-Stunden-Special, ja. Ja, dann war es aber, glaube ich, noch nicht im... Nee, das war, glaube ich, noch nicht im Deutschen. Nee. Oder? Nee, ich glaube, das war... Ich glaube, zwei sind in Deutschland und zwei noch nicht, soweit ich das weiß. Aber nagelt uns nicht drauf fest. Wir haben ja einen extra Podcast dazu gemacht, also da gerne mal reinhören, wenn ihr Näheres wissen wollt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die dritte Gerichtskampf war Episode 489 im japanischen Anime, also weit über deutsche Adaption hinaus. Ja, fragt man sich, warum dieses gute Konzept nicht mehr weiter verfolgt wurde. Also die haben mir auch wirklich sehr gut gefallen. Gut, dann kommen wir noch zu den kommenden Episoden. Und da lief ja in Japan schon der Fall des verschlossenen Raums der Blockschauspielerin Teil 1 und Teil 2 am 23. bzw. 30. April. Den Fall besprechen wir dann im nächsten News-Podcast. Und da besprechen wir auch die nächsten Filler-Episoden, die dann kommen. Das ist einmal die Filler-Episode Entschuldigung, ihr freundlichen Aliens. Wieder ein schöner Alien-Fall. Wir hatten ja schon einige, oder zumindest einen Alien-Fall. Ja. Oh Gott, ey. Ja, 816 und dann 817, die verschwundene Verlobte, auch eine Filler-Episode. Und dann noch ein Zweiteiler, Kogoro, die Verfolgung des Zorns, Teil 1 und Teil 2, am 21. und 28. Mai, also der ganze Mai schon durchgeplant. Ja, mal schauen, was es da so wird, wie die Episoden werden. Ihr werdet es erfahren, freut euch auf den nächsten Cast. Genau, der nächste Cast kommt bestimmt. Ich habe keine Hoffnung für den Alien-Fall. Der letzte Fall mit dem U-Fokus von dem Mystery Train, irgendwie 689 oder so. Alleine Detektiv Conan und so Aliens und UFOs, das passe einfach komplett nicht zusammen. Und ich weiß nicht, wie man da einen Fall draus machen will. Naja, okay. Naja, also die ganzen Heiji-Fälle mit den übernatürlichen im Manga sind ja auch noch da. Ja, also man aber könnte das ist damit ja durchaus das machen. Irgendwelche so Mythen, die halt in Japan kursieren, vom Kappa und sonst was. Aber Aliens, also bitte, also irgendwann ist auch mal Schluss. Wir hatten, glaube ich, auch schon eine Zombie-Folge. Also, Gott, das kommt im Manga. Ja, aber es gab auch früher, glaube ich, noch eine Zombie-Filler-Episode. Irgendwann mal. Es gab einmal die Filler-Episode, wo es einen echten Geist gab. Da war ein Geist, und das war nicht irgendwie täuschend, das war wirklich ein Geist. Das war dieser Fall in der Welt, in dieser Stadt, die irgendwie Weltkulturerbe ist. Mit Ayumi und so. Und da gab es einen tatsächlichen Geist. Und der war echt. Das war ein Geist. Die Anime-Macher, die blöden Filler-Schreiber, haben tatsächlich einen echten Geist, ein echtes übernatürliches Element in Conan reingebracht. Das habe ich letztens nochmal gesehen und ich hab mir gedacht, also was? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Doch. Ja. Das ist doch das einzige Mal wirklich, dass normalerweise ist ja irgendwie immer, es gibt was Übernatürliches, aber nein, es steckt was Rationales dahinter. Aber bei der Folge war es halt echt ein Geist. Leute, die muss ich nochmal gucken. Ja, wirklich nicht. Na gut, machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da sind ja wieder einige neue Kapitel erschienen. Kapitel 954, 55, 56 und 57. Ein Fall, wo es um einen ganz bestimmten Verrat geht. Und was das für ein Verrat war, das weiß ich, das weiß Olli auch. Aber Lasse wird es uns erzählen, nicht wahr, Lasse? Ganz genau. Der Verrat, es geht nämlich um den Verrat von Scotch. Endlich. Wir haben Scotch ja zuletzt im Mädchenbandfall in 936 bis 938 gesehen. Da wurde er ja erstmals mit Gesicht eingeführt. Und da dieses Kapitel 954 geht auch schon gleich gut los. Nämlich Bourbon, der eine Feuertreppe hochrennt und dann kommt er aufs Dach und nach einem Peng sieht er den erschossenen Scotch, vor dem Shuichi Akai mit rauchender Waffe steht und sagt, dass Verräter angemessen bestraft werden müssen. Das war erstmal ein toller Einstieg, vor allem, weil das Bild vom toten Scotch mit Akai davor das Titelbild des Kapitels war. Da kommen sehr sensibel, Gusche, also wirklich. Die ganzen Scotch-Fans haben geschrien, als sie das gesehen haben. Das war aber nur die Erinnerung von Bourbon, der sich im Laufe dieser vier Kapitel mal öfters mal wieder erinnern wird, an wie das damals war mit dem Tod von Scotch. In der echten Welt fährt er nämlich mit Wormuth gerade rum und die besprechen sich darüber, dass sie einen neuen Auftrag haben und Wormuth will ihn unterstützen, aber er sagt, naja, das passt schon. Am nächsten Tag sind Sonoko und Ran mal wieder in der Villa Kudo unterwegs und putzen, weil Ukiya sagt, das schaffe ich echt nicht alleine. Wobei er eigentlich Sonoko und Ran nur ausfragen will, ob die bei Masumi Serra in der Nähe irgendwie eine verdächtige Person, die vielleicht auf den Namen Asaka hören könnte, ob die irgendeine Person, die auch sehr zu vorsichtig ist, denen aufgefallen ist, fragt er Ran und Sonoko. Aber die sagen, nö. Womit er natürlich, wie wir alle wissen, auf das mysteriöse Mädchen anspielt, die Serra im letzten Kapitel Mama genannt hat. Übrigens, Serra konnte nicht mit zum Putzen kommen, nicht weil sie keine Lust hatte, so wie ich zum Beispiel keine Lust gehabt hatte, sondern weil sie zieht gerade um. Sie wechselt gerade mal wieder das Hotel, was die Mutter ja oder das Mädchen im letzten Kapitel angeordnet hat. Also, das ist jetzt im vollen Gange. Ja, da kann man auch nicht putzen. Nee, muss man selber mal bei sich putzen. Ja, absolut. Konnte auch nicht wie hat Shinichi es eigentlich geschafft? Ich meine, die Villa war ja nicht, die Villa war ja in einigermaßen Zustand. Wie hat er das denn vorher immer geschafft mit Ran zusammen zu zweit? Wo sie jetzt keine Ahnung, so einen Staubsaugroboter gibt's ja. Obwohl damals, keine Ahnung. Ne, die waren da vielleicht motivierter. Aber Sonoko spricht etwas anderes an, wo Okiya den Namen Asaka anspricht. Nämlich, dass ein Rockmusiker, der seit einiger Zeit nichts mehr veröffentlicht hat, namens Rokumichi, jetzt eine neue Single rausbringt, die er vor 17 Jahren angeblich geschrieben hat. Und jetzt hat er quasi ein bisschen Kreativstau gehabt. Und jetzt hat er endlich die Inspiration gefunden, das Lied fertig zu schreiben. Und da klingeln bei Okiya, beziehungsweise Akai und Kon natürlich alle Ohren, weil Asaka hängt ja mit der Todesnachricht von Koji Haneda vor 17 Jahren zusammen, mit dem, der vom APTX ermordet wurde. Und das hängt auch mit Rum zusammen. Wir hören die Sterbenachricht dafür. Einfach die Zusammenfassung der vorherigen Kapitel durchlesen oder halt den vorherigen Konnencast. Wenn ihr das nicht wisst, wovon ich jetzt rede, dann habt ihr die offensichtlich nicht gehört. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Auf connews.org. Ja, okay. Auf jeden Fall nachholen. Sehr empfehlenswert. Und dann sagen die sich, irgendwie schon komisch. Da gehen wir mal mit zu den beiden, weil Sonoko hat mal wieder Vitamin B spielen lassen und hat eine Backstage-Tour sich organisiert, weil dieses Suzuki hat im Plattenlabel von dem Rockmusiker investiert vor einiger Zeit. Deswegen hat sich eine schöne Backstage-Tour organisiert. Toll. Mit ran. Und Conan und Okiya sagen, ach, da kommen wir doch auch mal mit. Die News wurde vor einer Woche veröffentlicht, dass das Lied kommt. Also hat die Organisation auch schon Wind davon bekommen, wie Conan und Subaru feststellen. Dann kommen sie eben zur Konzerthalle, nochmal am nächsten Tag, und treffen da auf die drei Verdächtigen des Falls, der sich bald ereignen wird. Vertraute von dem Rockmusiker und ein Reporter, der die Wachen bestochen hat, um da reinzukommen, ein Boulevard-Reporter, und es auch schön zugibt. Ja, ich habe die Wachen bestochen, sagt er dann zum Managerin und zum Plattenlabel-Präsidenten, die da rumlaufen. Ja, habe ich gemacht. Warum darf ich hier keine Fotos schießen? Warum schleppt ihr mich raus? Ich habe ein Recht, hier zu sein. Ich habe mich immerhin fair hier rein bestochen. Genau. Und dann tauchen Bourbon und Azusa auf. Wobei Azusa, weiß man nicht, denn Conan spricht an, dass Azusa ja bestimmt ein Fan von Rokumichi ist, weil sie so gerne Gitarre spielt, wo Azusa sagt, ja, das stimmt. Dann fällt Sonoko und Ran aber auf, aber Moment, im Fall mit dem Mädchenman hast du gesagt, du spielst kein Instrument. Und dann sagt Azusa, ja, ich war nur zu schüchtern, und dann daraus schließt Conan natürlich sofort, das ist Wormuth. Und es ist sie auch. Als die gerade... Oh. Ja, wer hätte das gedacht? Spoiler. Aber darfst du ja, wir sehen dich. Ja, genau. Ja, und das wird auch, also das ist auch im Fall kein Geheimnis. Das denkt sich Con sofort. Also gleich in der ersten Kapitel nach zwei Seiten oder so sagt er. Das gehört auch dazu, dass man in späteren Kapiteln dann eben genau weiß, dass es Wermut ist. Sonst ergibt das ja auch alles keinen Sinn, was da im Weiteren passiert. Ja. Richtig, denn sie finden die Leiche des Rockmusikers am Ende des Kapitels. Und als sie im nächsten Kapitel alle auf die Bühne rennen, will Ran mal wieder Con hinterher rennen, weil das ist ja die so eine Szene, dass da, sowas darf ein kleiner Junge natürlich nicht sehen. Hust, hust. 276 Fälle später. Nun gut, aber Azusa hält sie ab und nennt sie dabei Angel wieder, weil es ja Wormuth ist. Was sie in dem Moment wie in einem schlechten Wortspiel erklärt, wie immer. Viel Spaß mit Übersetzen erneut, lieber Egmont-Manga-Macher. Josef Scharnel, ja. Josef Scharnel. Schön, wie. Das frage ich mich wieder. Das gibt ein Sternchen, sage ich dir. Unten drunter steht dann irgendwas drunter. Ja. Oh ja, genau. Ja, mal schauen. Wir sind ja schon bei der Wurzel gespielt. Ja, genau. Ach ja, in Band 89 wird auch ein tolles Fest. Jedenfalls geht es dann an die Tatuntersuchung. Der Musiker wurde nämlich in 3 Meter Höhe über der Bühne erhangen gefunden. Megure und Takagi kommen an und lassen sich ein Bild setzen von den 3 Detektiven, die anwesend sind. Okiya, Amuro und Conan. Wobei Megure natürlich mal wieder seine Rolle als Lampshader erfüllen darf und sagen, Detektive immer an jedem Tatort. Todesgötter, etc., etc. Und Ryuk, bist du's? Ja. Ja, genau. Bourbon spricht übrigens an, dass Okiya ja tolle Deduktionsfähigkeiten hat, aber der sagt, nee, ich bin nur ein normaler Student, der sich gerne für Mysteries interessiert. Das ist nämlich auch das erste Aufeinandertreffen der beiden seit den scharlachroten Kapiteln im Band 85. Was auch noch wichtig wird. Jedenfalls finden sie allerlei Hinweise und es wird schnell festgestellt, dass 2 Leute da zusammengearbeitet haben müssen, um den Mann eben so hochzuziehen über die Bühne, 3 Meter. Und das kommt mit den Alibis nicht ganz hin und diesen Trick versuchen Con, Bourbon und Okiya dementsprechend aufzuschlüsseln. Währenddessen kommt es immer wieder vor, dass jemand was sagt und Bourbon und Okiya sich dann dementsprechend an den Tod von Scotch zurückerinnern. Im Schnitt einmal pro Kapitel passiert das. Wo sie sich nämlich daran zurückerinnern, dass Akai damals aus Versehen in der Brusttasche von Scotch das Handy durchschossen hat, als er ihn erschossen hat. Und sie deswegen leider keine Informationen über Scotch mehr erhalten können, was sich ja auch damit deckt, dass Wormuth im Band 85 gesagt hat, wir wissen nichts über ihn. Wir haben seinen Namen nie erfahren. Und das liegt eben daran, dass Akai aus Versehen das Handy durchschossen hat, was in der Brusttasche war. Allerdings sehen wir in Akais Erinnerung, dass das alles nicht ganz so ist, wie Burman sich das vorstellt. Denn eigentlich hatte Okia ihn zum Aufgeben bewogen und wollte ihn nicht umbringen. Was wir dann im letzten Kapitel endgültig sehen, nämlich ist, dass er sich offenbart hat, Scotch, und hat Scotch gesagt, du musst dich nicht selbst umbringen, weil Scotch hatte nämlich Akai die Waffe weggenommen, tatsächlich. Und hatte sie sich selbst an die Brust gelegt, um sich zu erschießen. Aber dann hat Akai ihn gestoppt, indem er nämlich die Zylinder von dem Revolver gegriffen hat. Und wenn man scheinbar den Zylinder festhält, kann man den Abzug nicht mehr betätigen. Das wusste ich vorher auch nicht, aber ist scheinbar so. Und hat gesagt, ich bin FBI-Agent, ich helfe dir hier raus. Und dann hat Scotch gesagt, okay. Und Akai hat losgelassen. Und dann kam aber die Fußtritte hoch. Und dann kam Bourbon und Scotch erschoss sich selber. Und das ist so ein bisschen die Krux der ganzen Scotch-Geschichte. Denn unwissentlich ist Bourbon schuld an Tod von Scotch. Aber er gibt Akai die Schuld, weil der hat auch die Schuld auf sich genommen, um Scotch zu schützen. Weil Akai damals ja nicht wusste, dass Bourbon ein Doppelagent ist. So wie sie alle drei eigentlich Doppelagenten waren. Wer ist eigentlich kein Doppelagent? Jin. Ich bin auch Doppelagent. Ich bin ein Doppelagent. Ich bin auch ein Doppelagent. Wir alle sind Doppelagenten. Gibt es hier noch einen Doppelagenten, von dem ich wissen sollte? Wow. Ja. Gut. Und dann Jin am Ende. Ich wusste, ich bin von Doppelagenten umgeben. Macht weiter, ihr Doppelagenten. Ach, ich bin ja auch einer. Währenddessen, während das vor sich geht, bemerkt Amuro, während Okia eine Handschriftprobe abgeht, dass Okia mit der linken Hand schreibt, obwohl er ja in scharlachroten Kapiteln die Gesichtsmaske mit der rechten Hand abgelegt hat. Und frag nochmal nach, bist du eigentlich Linkshänder? Sagt er ja. Ach, das ist ja interessant. Der Typ, den ich nämlich unbedingt töten will, ist nämlich auch Linkshänder. Dementsprechend hat Bourbon wieder den Verdacht, dass Okia doch Akai ist. Und er irgendwie wegen der Händigkeit oder was? Also Leute, das ist... Ja. Naja. Ja, toll. Tolle Begründung. Du bist Linkshänder, ich töte dich. Aber Amuro ist sich immerhin nicht hundertprozentig sicher. Er findet das halt nur komisch, weil er hatte diese Geste mit der Gesichtsmaske, war natürlich von Yusaku damals immer schon mal absichtlich eine sehr ausschweifende, weil das ja mit der Dramatik war und Con muss das nachsynchronisieren und alles. Und dass ihm das schon auffällt, es gibt immer noch einen Morgen. Ne? Und dann macht er am besten noch im Anime diese Geste mit denen, wo man so zwei Finger vor die Augen hält und auf die anderen zeigt. Mm. So. Ja, ich hab dich genau. Akai. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde die Spiegelbrille. Ich bin Detektiv. Ja, genau. Währenddessen, auch noch neben dem Fall und Scotch Rückblick und Amuro, der immer wieder Okia verdächtigt, denkt sich ran, wann wurde ich schon mal Angel genannt? Denkt sie sich am Ende des zweiten Kapitels, am Ende des dritten Kapitels, denkt sie sich, ach ja, richtig, damals als Ai und Con beinahe entführt wurden von so einer Frau, deren Gesicht ich nicht gesehen habe, da hat mich schon mal jemand Angel genannt. Und am Ende konfrontiert sie im selben Fall noch, konfrontiert dran tatsächlich Arthur sogar damit, dass das irgendwie komisch ist, worauf Wormuth natürlich sagt, geht dich nichts an, komm nicht in meine Welt, du bist mein Schatz. Und bezeichnet Con und Ran mal wieder als ihre beiden Schätze, und zwar die einzigen, die sie auf dieser Welt hat. Also, wir werden nochmal daran erinnert, dass Wormuth Shinichi und Ran ganz, ganz toll findet. Und zusammen mit der Tatsache, dass auch noch ihr Versprechen aus dem Ende des Detektivs, des Bourbon-Falls mit Masumi, Okia und Amuro eben war, wo sie am Ende gesagt hat, dass Bourbon ihr ein Versprechen gegeben hat. Dieses Versprechen wird auch aufgelöst, nämlich dass Ran und Con auf gar keinen Fall was passieren darf, hat Bourbon versprochen. Und dadurch, dass wir das jetzt etabliert bekommen und wir nochmal erinnert werden, dass Shinichi und Ran ganz wichtig für Bourbon sind, ist es ja quasi, lädt das ja nur dazu ein, dass demnächst irgendwas passieren wird, was eben diese zwei Sachen in Gefahr bringen wird, weil warum sollte Gosho das ansonsten nochmal jetzt etablieren für uns? Das darfst du so nicht fragen. Gosho macht immer viel, was er dann irgendwie, wo man denkt, es passiert was, und dann passiert einfach nichts. Ja, genau. Jetzt ist ja der Fall abgeschlossen. Kamel. Jetzt kommt erstmal wieder was ganz Spannendes. Kamel sitzt ja auch noch immer in der Villa Kudo. Ja, genau, frei, aber da passiert auch nichts. Oder nicht, das nicht, dass wir was wissen bisher auf jeden Fall. Ja, vielleicht jetzt im nächsten Kapitel. Das werden wir dann ergründen, ja. Neues Kapitel, Kapitel, Kapitel. Ja, nee. Spoiler-Vorschau, es ist ein Heiji-Fall. Oh. Es passiert ja, Heiji gar und die Organisation. Nein. Warum nicht? Nee, weil du sagst, nicht ist. Weil, das, weil sie in ein abgeschiedenes Dorf fahren, wo gefühlt nur drei, wo gefühlt fünf und rum wohnen. Und rum. Ja, genau. Genau. Deswegen nee. Kennt keiner was über ihn, weil er so abgeschieden wohnt. Dann braucht er nur eine gute Internetverbindung, kann er mal die Anweisung geben bei Skype. Mit, warum sehen wir eigentlich dein Gesicht nur rum? Ja, ach, wisst ihr, die Gebühren für Videoübertragung, ne? Das reicht doch auch. Reicht doch auch Audio. Ja. Leute, Mensch, ich bin nur die Nummer 2 in des Verbrechersyndikats, das von der ganzen Welt gesucht wird, ne? Ich brauche keine Videokonferenz. Jedenfalls ist viel in Bewegung gesetzt worden und wir haben eigentlich im Prinzip seit Januar haben wir eigentlich nur organisationsrelevante Fälle bekommen. Und jetzt haben wir einen Heiji-Fall. Ja, ist doch schön. Der fehlt ja auch seit einiger Zeit mal wieder. Und ein Kaito-Kid-Fall wäre auch mal nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Den gab es auch eine ganze Ecke nicht mehr. Heiji sind wir schon, sind wir ja nicht lange. Nee, gefühlt das schon. Das letzte Mal Heiji war im Oktober. Welcher Fall war das? Ah, der stimmt, der habe ich ganz vergessen. Ja, ja, okay. Tut mir leid. In Band 88. Ja. Also wir hatten jetzt im Band 86, Band 88 und im Band 90 werden wir auch den Beginn eines Heiji-Falls haben. Aber Kaito Kid trotzdem, ne? Der fehlt noch, sag ich euch. Ja, der ist seit längerem weg. Der kommt danach. Ja. Es gibt... Ja, mein Wort, ich merke euch das, im nächsten News-Podcast... Es gibt die Theorie, dass er im aktuellen Fall auch wieder eine Rolle spielt. Vermuten ja, Leute. Dazu kommen wir dann nächstes Mal. Wie gesagt, Kapitel 58 kommt, ist jetzt letzte Woche erschienen, nächste Woche ist eine Manga-Pause, weil Goldene Woche und so, da kommt kein Magazin raus. Und dann werden wir mal sehen, wie es Mitte Mai mit diesem Fall weitergeht. Es wird wahrscheinlich wieder so ein 5 bis 6 Kapitelfall anhand der Anzahl der Personen, die eingeführt werden. Also Heiji-Fälle sind ja immer ein bisschen länger. In der Regel aber ja. So komfortabel zwischen dem Kamaitachi-Fall und dem Vampir-Fall irgendwo dazwischen von der Länge her. Werden wir wieder landen. Ja. Ja gut, dann sind wir auch schon durch mit dem heutigen News-Podcast. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne die alten News-Podcasts oder andere Themen-Podcasts nochmal anhören oder auch unseren schönen Audiokommentar zu Film 18. Ansonsten sind wir auch nächsten Monat wieder für euch da mit dem nächsten News-Podcast natürlich. Der erscheint dann am 5. Juni, dürfte das sein. Genau, 5. Juni. Schon im Kalender markieren, rot einkreisen, unterstreichen, alles Mögliche. Ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuhören. Ach, die Verweise, Entschuldigung. ConanWiki.org, das Beste hier am Podcast. ConanForum.org, ConanNews.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews und YouTube.com/ConanNews und auf iTunes sind wir als ConanCast zu finden oder auch als ConanNews. Dort eingeben und kostenfrei unseren Podcast abonnieren. Jetzt sage ich aber danke fürs Zuhören, bleibt sicher, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss, bleibt uns gewogen. Bis dann.